Protokolle 10.15. Das Abgeordnetenhaus wird den Präsidenten wählen, unterstützen und verteidigen. Wir aber werden dem Hause das Recht, Gesetze einzubringen oder zu ändern, nehmen. Dieses Recht werden wir dem verantwortlichen Präsidenten verleihen, der ein Spielball in unseren Händen sein wird.